They love me, all my people with me. They love me all. They will die to protect me, my people. Anfang März 2011 war Muammar el-Gaddafi noch sicher. Sein Volk, alle lieben ihn. Sie werden sterben, um ihn zu beschützen. Da hatte er schon Demonstrationen für Reformen in Libyen brutal niederschlagen lassen. Demonstrationen, die in einen erbitterten Bürgerkrieg mündeten. Mindestens 30.000 Menschen sollen getötet worden sein. Und Gaddafi selbst meldete sich mehrmals zu Wort. Berühmt seine Rede, in der er den Ratten, wie er die Rebellen immer wieder beschimpfte, drohte, sie zu jagen, von Gasse zu Gasse, von Haus zu Haus. Findige Gaddafi-Kritiker mischten die Rede zum Revolutionshit. Spott, den der Revolutionsführer so sicher nicht erwartet hat. 1942 wurde Gaddafi als Sohn einfacher Beduinen in der Nähe der Stadt Sirte geboren. 1969 wurde er als Retter umjubelt, der Colonel, der zusammen mit einigen Militärs den damaligen libyschen König Idris stürzte. Kurz darauf setzte er seine Vorstellungen einer direkten Demokratie durch, in der Volkskomitees über das Schicksal der Menschen und des Staates entscheiden sollen. Die Grundlagen seines Sozialismus fasste er im sogenannten Grünen Buch zusammen. Getrieben vom Hass gegen jede Form der Kolonialisierung stand Gaddafi für die Eigenständigkeit afrikanischer Staaten ein und schreckte auch vor platten Erklärungen nicht zurück, wie bei einer Rede im westafrikanischen Guinea 2007. Kennt ihr Pepsi-Cola und kennt ihr Coca-Cola? Wenn wir nach Pepsi-Cola oder Coca-Cola fragen, dann sagen sie immer, das sind amerikanische und europäische Getränke. Aber das stimmt nicht, denn die Zutaten kommen aus Afrika. Sie haben diese Zutaten billig gekauft, haben sie verarbeitet und dann haben sie uns das teuer verkauft. Wir müssen selbst Cola herstellen und verkaufen. Seine Vorstellungen von direkter Demokratie und Unabhängigkeit endeten in einer Diktatur, in der Gegner brutal mundtot gemacht wurden. Gaddafi bereicherte sich an den Einnahmen des Ölgeschäfts, sorgte aber auch dafür, dass der Lebensstandard der Libyer zu den höchsten in Afrika gehört. In einem Interview sagte seine Mutter einmal, sie sei sehr stolz auf ihren Sohn und auf seine Erfolge. Aber eines könne sie nicht verstehen, warum er immer darauf beharrt, dass sie erst dann statt des Beduinenzelts ein eigenes Haus bekäme, wenn jede andere libysche Familie ein Dach über dem Kopf habe. Gerüchte, wonach sein Vater ein korsischer Pilot gewesen sein soll, wurden nie bestätigt. Schon 2002 gab Gaddafi die entscheidenden Impulse und die entscheidenden Finanzen zur Gründung der Afrikanischen Union. Als König der Könige Afrikas steckte er Milliarden in die Infrastruktur und den Tourismus in verbrüderten afrikanischen Ländern, ließ Straßen und Brücken bauen und gewann die Sympathie vieler Afrikaner. Auch deshalb wurde während des Bürgerkriegs lange darüber spekuliert, ob ein afrikanisches Land ihm Asyl gewährt. International fielen Schatten auf seine Biografie, als er sich als Terrorpate einen Namen machte. Gruppen wie die deutsche RAF und die irische IRA trainierten in Libyen, er unterstützte Rebellen im Tschad und in Ghana. Über Libyen sollen sowjetische Waffen nach Palästina gekommen sein und zahlreiche terroristische Anschläge soll er in Auftrag gegeben haben, das Attentat auf US-Soldaten in der Berliner Diskothek La Belle, der Anschlag auf eine US-amerikanische Passagiermaschine, die über der schottischen Ortschaft Lockerbie abstürzte. Die Liste ist lang. Solche Verwicklungen wies er immer weit von sich. So sagte Gaddafi in einem Interview nach der Entführung einer ägyptischen Passagiermaschine nach Malta 1985, die ein blutiges Ende fand. It is very strange to look for any relation between Libya and this sadly event. Es ist ganz fremd, nach einer Beziehung zu suchen zwischen Libyen und diesem traurigen Vorfall. Unsere Politik und unsere Moral ist absolut gegen Flugzeugentführungen. Wir sind gegen solche Aktionen oder sogar Versuche. Wir unterstützen nur den gerechten Kampf für die Freiheit in der Welt. 2003 kam das Umdenken. Gaddafi verzichtete auf Massenvernichtungswaffen. UN-Sanktionen gegen sein Land wurden aufgehoben. Westliche Staatschefs von Tony Blair bis Gerhard Schröder gaben sich in Tripolis die Klinke in die Hand, um vom Ölreichtum des Landes zu profitieren. Bei öffentlichen Auftritten fiel er immer durch seine außergewöhnliche und bisweilen provokative Garderobe auf. – Beim G8-Gipfel 2009 in Italien hing an seinem Sakko ein Foto des Freiheitskämpfers Omar Muchtar. Der hatte in den 20er und 30er Jahren gegen die Kolonialmacht Italien gekämpft. Dessen Sohn hat sich im Frühjahr 2011 übrigens auf die Seite der libyschen Rebellen gestellt, gegen Gaddafi.